Umlaufbeschlüsse des Landesvorstands der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen vom 7. bis 21.12.2010. Ticketnummer 263936, Teilnahme Maria Kassel. Der Antrag ist von der SAMI. Sie möchte als Themenbeauftragte für Bildung zur Marina Kassel im Januar fahren. Dieser Antrag wurde angenommen. Ticketnummer 264417, Antrag auf Herausgabe der Zugangsdaten von der NRW-IT für die Website der Piraten im Märkischen Kreis. Dieser Antrag ist von Pascal. Die Webseite ist etwas vernachlässigt worden, da kümmert sich niemand drüber. Um die Zugangsdaten von der IT zu kommen, ist ein Vorstandsbeschluss notwendig. Auch dieser Antrag wurde angenommen. Mit Ticketnummer 265034 wurde ein neues Mitglied im Landesverband aufgenommen. Es folgen 4 VKV-Anträge aus Recklinghausen. Alle 4 sind vom Yoshi-Bär. Ticketnummer 265079, da geht es um 100 Euro für die Öffentlichkeitsarbeit des VKV Recklinghausen. Geplant ist ein Flyer in der Stückzahl von 2500 Stück. Dieser Antrag wurde angenommen. Ticketnummer 265080, Budget für den PKW-Anhänger aus dem VKV Recklinghausen. Hier geht es wiederum um 100 Euro. Auch dieser Antrag wurde angenommen. Nummer 265081, Budget Geschäftsstelle Gladbeck für den VKV Recklinghausen für das Jahr 2018. Hier geht es um eine Mietbeteiligung von 600 Euro zur Untermiete im DSL-Fraktionsbüro in Gladbeck. Auch dieser Antrag wurde angenommen. 265082, ein Werbemittelbudget für den 1. Mai 2018. Es geht um 500 Euro für das Kulturfest in Recklinghausen. Auch dieser Antrag wurde angenommen. Ticketnummer 252806, ehemalige Mailadressen der Fraktion. Dieser Antrag ist von Daniel. Ich beantrage, dass die ehemaligen Adressen der Piratenfraktion NRW als Weiterleitung auf gegebenenfalls existente piratenpartei-nrw.de Adressen weitergeleitet werden. Also keine Eimer-Postfächer, sondern nur Weiterleitung und selbstverständlich keinen Zugriff auf alte gespeicherte Mails oder dergleichen. Auch dieser Antrag wurde angenommen.